Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Neue Filme zeigen, aber auch theoretisch über das Filmemachen sprechen. Bei den Filmfestspielen von Locarno gab es dazu einen Austausch am Wochenende zwischen dem Philosophen Peter Sloterdijk und Regisseur Andrei Ucica, der auch Dozent der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe ist. Sie sprachen darüber, was ist mit Bildern im 20. Jahrhundert passiert. Und unsere Filmfrau Anke Lewicke saß im Publikum. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ist ja vielleicht auch mal eine Abwechslung, so raus aus dem Kinosaal zu einer philosophischen Diskussion. Ja, kann man auf alle Fälle sagen, weil solche Veranstaltungen schärfen ja schon den Blick. Und ich muss es ja sagen, man entwickelt ja schon so einen Bilderbewertungstrott. Und so eine theoretische Diskussion kann einen da doch nochmal rausholen, wenn man sich so fragt, was das Bild an sich ist, darüber so ein bisschen nachdenkt. Und ich finde, hier gibt es in Locarno einmal ganz viele von diesen Podiumsdiskussionen. Und da kommen dann doch so prominente Leute wie der Fotograf Jürgen Teller oder eben der künstliche Intelligenzforscher Jürgen Schmidbauer. Und ich kann nur sagen, so ein theoretischer Input lässt mich Bilder immer noch mal neu betrachten. Dann noch mal Blick auf diesen Austausch von Sloterdijk und Ucica. Was gibt es da denn Markantes zu berichten? Erstmal hat eben Andrei Ucica so noch mal alles so ein bisschen aufgerollt. Also es fing an bei dem ägyptischen Totenkult. Damit hat die Kunst angefangen. Die Mumie ist eben der Versuch gewesen, die Zeit aufzuhalten. Da ging es weiter der Fotografie, dass die Fotografie die Malerei eben von der Bürde befreit hat, die Wirklichkeit zu reproduzieren, dass die Fotografie aber wie die Malerei eben immer nur einen Moment einfängt und diesen Moment erstarren lässt. Aber das ist eben mit der Erfindung des Kinos anders geworden. Das bewegte Bild hat das verändert und in seinen Ausführungen bezieht er sich dann auf den französischen Filmtheoretiker André Bazin. Dieser Sprung, dass wir die Möglichkeit haben, Fragmente von Zeit aufzunehmen und zu konservieren. Und das leitet dann Bazin zu dem schönen Ausdruck, dass hier die ontologische Bindung im Grunde genommen wiederhergestellt wird, weil das Kino ist irgendwie die Mumie in der Veränderung. Deswegen ändert er seinen Text mit dem Satz: Le cinéma, c'est un langage. Also das Kino ist eine Sprache, so André Bazin. Und da sind wir ja schon mittendrin im Diskurs. Nach welcher Grammatik funktioniert sie denn? Und wer bestimmt diese Grammatik? Und hat jede Kultur nicht eine andere Bildsprache? Und André Ucica, der ist ja selbst Regisseur und er arbeitet viel mit Archivmaterial, also mit bewegtem Bild. Also für ihn ist das Kino vor allem ein Medium, Geschichte, Historie festzuhalten. Also diese Absicht, Fragmente von Zeit, die Zeit in der Bewegung, was eigentlich die Narration und der Roman ist, irgendwie zu konservieren. Das hat dann das Kino auf technische Art und Weise vollbracht. Und deswegen liefert er auch für das 20. Jahrhundert das ganz Neuartige vom historischen Dokument. Und hat ihm da Sloterdijk zugestimmt? Ich hatte das Gefühl, Sloterdijk kocht immer die ganze Zeit sein eigenes Süppchen. Er hat sich gar nicht auf ihn bezogen. Er fing dann über Neurobiologie an zu reden oder über Literaturverfilmung. Eigentlich hat er sich nur gerne selbst reden gehört. Und um im Bild zu bleiben, man kann einfach sagen, dass sein Gemüse in seiner Suppe einfach verkocht ist. Und dieser Veranstaltung hätte sicher ein Moderator oder eine Moderatorin ganz gut getan. Also kein richtiger Austausch auf dem Podium. Nee, es war kein richtiger Austausch, aber ich muss trotzdem sagen, ich bin da eigentlich gerne hingegangen und ich habe doch einiges mitgenommen. Also einmal diese ganzen Diskurs darüber, dass man eben mit Kino Geschichte festhalten kann. Das finde ich eben schon immer ganz interessant, dass man sich das bei diesen Dokumentarfilmen auch nochmal alles klar machen kann. Aber ich fand es dann auch immer ganz interessant, wenn Andrei Ucica sich eben nochmal auf Jean-Luc Godard, den ewigen Avantgardisten, bezogen hat. Godard in seinen irgendwie brillanten Jahren hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, und zwar: Jeder Spielfilm ist nichts anderes als ein Dokumentarfilm über seine Darsteller. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Das klingt ganz banal, aber wenn man sich das mal klar macht an so einem Beispiel wie Der Leopard, Claudia Cardinale und Alain Delon, wie die sich damals geliebt haben, was sie dabei anhatten, wie sie mittlerweile gealtert sind. Und Kino kann wirklich auch sowas festhalten. Und das finde ich eben einen ganz schönen Aspekt. Und wenn man sich aber dann klar macht, was ist denn dann gutes Kino? Und dann nimmt man wieder einen Film wie Visconti's Der Leopard, dann ist die Liebe zwischen den beiden heute immer noch gegenwärtig. Also das ist gutes Kino, wenn es die Gefühle und alles immer wieder neu und anders vergegenwärtigen kann. Anke Lewicke über einen philosophischen Bilderdiskurs am Rande der Filmfestspiele von Locarno. Dankeschön.